die Backe zusammen tun, zusammen die Tizi, zusammen die Nebel. Oh Baby, so lustig und so schön, wir tanzen so lustig und so schön. Wir tanzen Backe mit Backe, tun zusammen Tizi mit Tizi. Oh Baby, Nabel mit Nabel, was er fällt, mal all miteinander tanzen. Was manzer, wenn man all miteinander tanzen. Was manzer, wenn man all miteinander tanzen. Dann andere mit dem Zell, Zell mit meins. Deins mit meins, drum uns vorbeige. Was manzer, wenn man all miteinander tanzen. Was manzer, wenn man all miteinander tanzen. Dann andere mit dem Zell, Zell mit meins. Deins mit meins, drum uns vorbeige. Mit mir, wenn's du willst, wenn's dir gefällt. Und wenn wir die Backe zusammen tun, zusammen die Tizi, zusammen die Nebel. Oh Baby, so lustig und so schön, wir tanzen so lustig und so schön. Wir tanzen Backe mit Backe, du zusammen Tizi mit Tizi. Oh Baby, Nabel mit Nabel, wenn's er fällt, du mal all miteinander tanzen. Was man selber mal all miteinander tanzt, was man selber mal all miteinander tanzt, dann andere mit dem Zell, Zell mit meins, deins mit meins, drum uns vorbei. Was man selber mal all miteinander tanzt, was man selber mal all miteinander tanzt.